In Cannes haben heute die 67. Filmfestspiele begonnen und am Ende des traditionsreichen Festivals, da wird die neunköpfige Jury unter dem Vorsitz der Regisseurin Jane Campion die Palme natürlich wieder vergeben. Eine Palme wird der Eröffnungsfilm natürlich nicht erhalten, denn er lief nicht im Wettbewerb Grace of Monaco. Die monegassische Fürstenfamilie fand den Film nicht wirklich gut und hat die Cannes-Eröffnung boykottiert. Doch Nicole Kidman, die Hauptdarstellerin, die war selbstverständlich dort. Ich will mein Leben natürlich nicht mit dem von Grace Kelly vergleichen. Aber es gab Zeiten, in denen gewisse Parallelen existierten. Als ich mich wie in einer Falle fühlte, eingeengt vom Protokoll, von Vorschriften, von Verhaltensregeln. Und das frustrierte mich. Das sind Probleme, die auch Grace Kelly in dem Moment hat, in dem dieser Film beginnt. Sie ist seit 6 Jahren verheiratet, hat 2 Kinder und sie möchte vielleicht wieder an ihre Karriere in Amerika anknüpfen. Nicole Kidman. Anke Lewicke ist in Cannes bei den Filmfestspielen und sie wird für uns regelmäßig berichten. Guten Abend, Frau Lewicke. Guten Abend. Wir haben es eben von Nicole Kidman gehört, Olivier Dahan. Er hat sich für seinen Film Grace of Monaco einen bestimmten Zeitpunkt herausgesucht. Der Hollywood-Star Grace Kelly fühlt sich im Grimaldi-Palast so ja, wie in einem goldenen Käfig. Dann kommt das Angebot von Hitchcock für die Hauptrolle in Marnie. Und warum beginnt denn der Film genau mit dieser Szene? Ja, weil das ja ein markanter Wendepunkt in dem Leben von Grace Kelly gewesen ist. Das ist schon ein ganz guter dramaturgischer Kniff, weil man einfach dabei hätte zusehen können, wie sich eine Frau, eine Schauspielerin zwischen ihrer Karriere und der Rolle als Frau an der Seite des Fürsten entscheiden muss. Und das ist ja ein ganz schöner Stoff fürs Kino und eben auch für einen Eröffnungsfilm, weil man dabei hätte zusehen können, wie ein Image entsteht, wie öffentliche Bilder inszeniert werden. In dem Film entschließt sich ja Grace Kelly, ihrem Mann aus einer politischen Misere zu helfen und ihre Karriere dafür aufzugeben. Also im Mittelpunkt hätte diese Metamorphose eines Hollywood-Stars zur Landesmutter stehen können. Also man hätte eine Schauspielerin bei der Arbeit erleben können, dabei zusehen können, wie sich ein Image wandelt, also von der kühlen Blonden zur warmherzigen Fürstin. Aber diese Momente verschenkt genau der Film. Die sind da nur so im Zeitraffer, wie Grace Kelly eben die Etikette lernt, wie sie lernt, huldvoll reinzublicken, anders zu tanzen, sich anders zu bewegen. Also diesen ganzen Einblick in das Handwerk wird einfach nicht gezeigt und stattdessen wird der Film immer mehr zum billigen Groschenroman, wo eben der Star aus Hollywood das Fürstentum rettet. Der Film bleibt also unter seinen Möglichkeiten. Wie ist das denn mit Nicole Kidman? Ja, die bleibt leider auch seltsam blass. Also sie wirkt immer in den Kostümen wie verkleidet, obwohl das eigentlich auch schöne Kostüme sind. Und sie hat es ja eben gesagt, sie sieht ja Parallelen zwischen ihrer Karriere und der von Grace Kelly. Aber trotzdem hat sie keinen Zugriff auf die Figur. Die Zerrissenheit, die Verzweiflung wird nicht mit Leben gefüllt. Stattdessen meint man immer so die Regieanweisungen zu hören. Jetzt mal traurig gucken, jetzt mal wütend gucken und so weiter. Wer aber richtig gut ist, ist Tim Ross einfach als Fürst Rainier. Fürst Rainier hat ja immer sowas auch in jungen Jahren schon etwas Altes gehabt. Das bringt Tim Ross richtig gut rüber. Und wenn er da mit Ari und Nassis so in so einem Hinterzimmer sitzt und die reden ja auch noch Englisch, dann glaubt man sich wirklich eher so im Hinterzimmer der Mafia, wo sie dann einfach politische Intrigen gegen de Gaulle schmieden. Da hat der Film dann noch so richtig schöne Trash-Qualitäten und im Nebenraum sitzt auch noch Maria Callas. Also insgesamt, Frau Lewicke, nicht wirklich so ein gelungener Auftakt für dieses ja wichtigste Filmfestspiel der Welt. Ja, das kann man so sagen, aber trotzdem, Nicole Kidman hat ja noch immer einen hohen Glamour-Faktor, deshalb wurde sie draußen auch richtig schön umjubelt, also die Fans sind auf ihre Kosten gekommen und irgendwie passt der Film dann doch nach Cannes, weil sich das Festival ja so gerne die Kinogeschichte einverleibt und es ist ja tatsächlich so gewesen, dass Grace Kelly und Fürst Rainier sich ja 1955 während der Filmfestspiele von Cannes kennengelernt haben und es gibt schon immer Fotostrecken auf den Web Webseiten von Cannes, wo man die ganzen Auftritte von Grace Kelly sieht. Also man hat fast den Eindruck, dass eigentlich Grace Kelly die ganze Karriere hier nur Cannes zu verdanken hat, dass die Karriere nur in Cannes stattgefunden hat. Wie überhaupt man das Gefühl hat, dass Cannes so der Gralshüter der Filmgeschichte ist. Die Kinosäle heißen Lumière oder Buñuel. Auf den Plakaten sind immer bekannte Filmmotive. In diesem Jahr ist es Marcello Mastroianni. Also Cannes sagt uns die ganze Zeit, das Kino bin ich. Also alles, was Rang und Namen hat, ist wieder in Cannes versammelt. Glamour-Faktor, der stimmt, haben Sie gesagt. Was bringen denn die Stars für ein Programm mit? Ja, die großen Namen bringen erst einmal sich selbst mit. Oder man könnte schon sagen, sie sind das Programm. Das sind ja alles Kinovisionäre oder Monolithen. Man könnte auch sagen, großartige Eigenbrötler. Also wenn der Brite Mike Leigh einen Film über den romantischen Maler Turner vorstellt, dann muss er in keinen Trend hineinpassen. Oder wenn David Cronenberg eine Hollywood-Satire dreht, dann muss sie nicht in den Zeitgeist liegen. Und wenn die beiden Brüder Dardenne ihren neuen Film vorstellen, dann weiß man, dass sie wieder die sozialen Wirklichkeiten unserer Gegenwart durchdringen. Also das sind alles wirklich Kinovisionäre, die bringen ihr eigenes Kino mit. Da muss ein Festival nicht nach Themen oder Tendenzen suchen. Das sind alles Namen, die für sich stehen. Bleibt denn bei diesem Andrang von Weltregisseuren auch noch Platz für den Nachwuchs? Ja, da könnte man mal salopp sagen, die Altherrenrunde könnte auch etwas von ihrem Scheinwerferlicht abgeben. Also im Wettbewerb von Cannes kann man selten auf Entdeckungsreise gehen. Deshalb ist es umso schöner, dass ein Film von dem schwarzafrikanischen Regisseur Abderrahmane Sissako hier lief. Das ist der erste Wettbewerbsfilm gewesen, der lief auch heute Abend. Der Titel ist Timbuktu und es geht um die Islamisierung in Mali. Er geht in den Alltag rein. Zeigt einfach, wie dumpf und brutal der Islam sich dort breit macht. Und dann ist man eben dankbar, dass das Kino noch unsere Gegenwart reflektieren kann. Und mit diesem Film hat dann das Festival auf einer ganz anderen Art und Weise tatsächlich begonnen.